und du akzeptierst es. Einfach so ist plötzlich alles weg. Die guten Werte liegen im Dreck. Zum Wohl der Sicherheit ihrer neuen Welt. Grundgesetze außer Kraft, damit man Platz für Neues schafft. Neue Bürger, neues Geld. Und das alles hier in Deutschland. Hier bei uns, nicht irgendwo. Und du nimmst es hin. Einfach so. Keine Privatsphäre, kein Bargeld mehr. Einfach so. Die Versprechen groß, die Worte leer. Einfach so. Wie sie lügen, Tag für Tag. Trifft dich immer wie ein Schlag. In Deutschland, nicht irgendwo, in einem bunten Land, da ist das nun mal so, und du akzeptierst es. Einfach so, plötzlich alles weg, die guten Werte liegen im Dreck, zum Wohl der Sicherheit ihrer neuen Welt. Grundgesetze außer Kraft, damit man Platz für Neues schafft. Neue Bürger, neues Geld. Und das alles hier in Deutschland. Hier bei uns, nicht irgendwo. Und du willst es akzeptieren. Einfach so. Die Anweisung, zu Hause bleiben. Einfach so. Freien Geist das Denken austreiben. Einfach so. Mit Masken spritzen und verboten gegen Menschenrechte und Covidioten. Hier in Deutschland, nicht irgendwo.